Kim Jong-nam vorsitzender des Präsidiums der obersten Volksversammlung der DEVK, der als Leiter der Delegation der DEVK an der 17. Gipfelkonferenz der nicht paktgebundenen Staaten teilnahm, traf sich mit den ausländischen Staatschefs. Am 18. September führte er mit dem Präsidenten der Bolivarischen Republik Venezuela, dem Vorsitzenden des Staatsrates der Republik Kuba und dem Präsidenten der Islamischen Republik Iran jeweils ein Gespräch. Er übermittelte dabei ihnen die herzlichen Grüße des Vorsitzenden des Komitees für Staatsangelegenheiten der DEVK, Kim Jong-un, an sie. Sie bedankten sich tief dafür und baten den koreanischen Politiker, den Marschall Kim Jong-un, ihre herzlichsten Grüße auszurichten. Zuvor traf sich Kim Jong-nam mit dem Präsidenten der Republik Ecuador, des plurinternationalen Staates Bolivien, der Republik Zimbabwe und des Staates Palästina, mit dem Ministerpräsidenten der Republik Uganda, dem Vizepräsidenten der Republik El Salvador, dem Vizepräsidenten der Republik Nicaragua und dem stellvertretenden Ministerpräsidenten und Außenminister der Sozialistischen Republik Vietnam Gespräche.